So trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus. Wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, ein Stundenglas rinnt aus. Wer heut noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, pass auf, der Schreiner hobelt jetzt und schon an deinem Schein. Scheint das Grab dir tief und dunkel sein Druck, aller Wut, so nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Nach des andern liebster schielt und doch sich fühlt als Nobelmann. Pass auf dem Spielmann, der dir spielt, springst du ins Grab voran. Und du, der toll vor Eifersucht zerschmiss einst jedes Glas im Saal. Wenn dich der Tod im Bett besucht, hochlebe dein Rival. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Wut, so nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst, der Tod ist keiner Münze feil. Von jedem Schlückchen, das du schluckst, nimmt schon der Wurm sein Teil. Ob niederes Pack, ob nobler Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstere Loch. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Wut, so nimm noch einen Schluck und noch einen gleich dabei und noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei.